Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch mit mir unterhalten über jedes Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Zwei Rückmeldungen noch zu gestern, zu unserer gestrigen Sendung. Und zwar die erste von Margit aus Augsburg und die schreibt, eine Sendung zum Thema Sterbehilfe gestern hat mich tief beeindruckt. Ganz besonders die erste Anruferin und die arme Frau, die nur noch im Bett liegen kann. Meine Meinung zu diesem schwierigen Thema ist, ich möchte irgendwann nicht endlos durch Apparate und Magensonden am Leben erhalten werden. Ich würde aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen. Und Irmgard schreibt mir, hallo lieber Domian, bei dem Wort Sterbehilfe, ob aktiv oder passiv, läuft es mir kalt den Rücken runter. Bei aktiver Sterbehilfe frage ich, was ist Hilfe und wo beginnt der Mord? Bei passiver Sterbehilfe frage ich, wo beginnt unterlassene Hilfeleistung? Dieses Thema ist aus der Nazi-Zeit so negativ besetzt mit den menschenverachtenden Worten unwertes Leben. Ein Arzt soll helfen und heilen, soll Albert Schweitzer sein und nicht Mengele. Das noch zur gestrigen Sendung. Jetzt bin ich verbunden mit Heinz und Heinz ist 45 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Heinz, dein Thema. Mein Thema spricht auf gestern an und zwar, ich bin 45, meine Frau ist 42. Ja. Und wurde Samstag überraschenderweise mit einem schweren Schlaganfall ins Krankenhaus gebracht. Deine Frau? Ja, da hat sich herausgestellt, es war nicht der erste, es ist ein leichter vorausgegangen, der unbemerkt geblieben ist. Mhm. Und Ursache für diesen Schlaganfall ist eine sehr, sehr seltene und handtückisch verlaufende Krankheit, die unheilbar ist. Und was ist das für eine Krankheit? Diese Krankheit ist eine Gefäßerkrankung, die nennt sich Takayasu Arthritis. Das ist eine entzündliche Gefäßerkrankung, wo die Gefäße sich durch diese Krankheit verengern, ja, wo der ganze Körper von betroffen ist. Das ist jetzt durch den Schlaganfall, durch den zweiten Schlaganfall diagnostiziert worden? Das ist jetzt erst danach diagnostiziert worden. Vorher, diese Krankheit verläuft so heimtückisch mit Symptomen, die in alle Richtungen sich kundtun, die aber kein Arzt zuordnen kann und diagnostizieren kann. Wie geht es deiner Frau aktuell im Moment? Den Umständen entsprechend, sag ich mal, angemessen. Was heißt das genau? Sie ist ansprechbar, hat aber kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Sie nimmt Sachen wahr, kann sie zeitlich nicht mehr zuordnen. Und zurzeit schreiten die Lähmungserscheinungen weiter fort. Sie hat also in der letzten Nacht, ist sie aufgrund der halbseitigen Lähmung aus dem Bett gefallen und hat dadurch nochmal einen leichten Anfall gehabt. Wie das kann passieren, wenn jemand akut mit Schlaganfall im Krankenhaus liegt? Wird das nicht abgesichert, das Bett? Normalerweise ja, wenn die Gefahr besteht, aber anscheinend ist sie nicht richtig eingestuft worden. Hat sich im Schlaf gedreht auf die gelähmte Seite und ist dadurch aus dem Bett gefallen. Ne? Was bedeutet denn jetzt die von dir vorhin beschriebene sehr schwere Erkrankung, die jetzt herausgekommen ist, in Kombination mit dem Schlaganfall? Was heißt das? Normalerweise wird ein Schlaganfall hervorgerufen durch einen Gefäßriss im Gehirn bzw. eine Verstopfung des Blutgefäßes. Das ist bei ihr nicht der Fall. Bei ihr sind die Gefäße krankheitsbedingt verengt. Die verengen sich mal wieder, dann weite Stellen und dann wieder enge Stellen. Das heißt, die Gefahr, dass sie wieder einen Schlaganfall bekommt, ist sehr hoch. Richtig. Die Ärzte, also nach Auskunft der Ärzte, tickt in ihr eine Zeitbombe, die nicht entschärft werden kann, weil die Krankheit nicht heilbar ist. Der Entzündungsprozess kann allenfalls verlangsamt werden, mit viel, viel Glück vielleicht gestoppt werden, aber die Krankheit kann nicht geheilt werden. Hat denn überhaupt ein Arzt schon eine Andeutungsweise, eine Prognose formuliert? Nein. Nein. Traut sich noch kein Arzt. Am Montag ist bei ihr eine Katheteruntersuchung vorgenommen worden. die bis zu den Halsschlagadern geht, wobei festgestellt wurde, dass alle Blutgefäße angegriffen sind und von den 4 Schlagadern oder Blutgefäßen, die zum Schädel führen, die natürlich auch angegriffen ist, eine schon komplett zu und der Rest vom Kopf ist dann mit Kontrastmittel untersucht worden. Und diese Bilder bedürfen noch der ganz penibel Auswertung durch die Spezialisten, um festzustellen, inwieweit das Gehirn schon geschädigt ist, beziehungsweise Blutgefäße da schon verstopft oder angegriffen sind. Du sagtest gerade, dass das Kurzzeitgedächtnis nicht funktioniert bei deiner Frau. War es denn möglich, mit deiner Frau über ihren Zustand zu sprechen? Versteht sie, wie schwer erkrankt sie ist im Moment? Ja. Auch bedingt dadurch, sie war noch in der Ausbildung zur Altenpflegerin und ist da also auch ein bisschen, ich sag mal, medizinisch vorgeschult und kann auch mit den Begriffen was anfangen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einen das wie aus heiterem Himmel trifft. Deine Frau ist so jung, noch 42 Jahre erst alt. Einmal der Schlaganfall, dann zu erfahren, gab schon mal einen Schlaganfall und dann auch noch diese unheilbare Krankheit. Wie gehst du damit um? Momentan weiß ich noch nicht. Also ich renne den ganzen Tag mit Kopfschmerzen rum. Wir haben dazu noch ein Kind, was im Heim lebt, was 14 ist, dem ich das heute erstmal schon beibringen durfte. Warum lebt das Kind im Heim? Weil er als schwer erziehbar galt. Er ist also ein Scheidungskind vom Vater vernachlässigt. Das leibliche Vater kümmert sich absolut nicht um sein Kind. Hat dann irgendwann angefangen, Schule zu verweigern und ist dann dadurch ins Heim gekommen mit Jugendamthilfe. Und du hast es dem Kind gesagt, dem Jungen? Heute dem Kind im Beisein der Erzieherin schon beigebracht und danach dann auch sofort mit ihm zu seiner Mutter gefahren, dass er seine Mutter erstmals wieder sehen konnte nach dem Anfall. Hast du Sorge, dass deine Frau vielleicht gar nicht mehr aus dem Krankenhaus herauskommt? Die Sorge besteht, ja. Sie hat also heute, wir haben noch ein Gespräch geführt, da bat sie mich darum, ich möchte ihr doch morgen oder in den nächsten Tagen, sobald es mir möglich ist, eine Patientenverfügung mitbringen, die sie dann ausführen möchte. Damit wären wir bei dem Thema der gestrigen Sendung. Richtig. Also, das heißt, das ist ihr so, also der Tod ist ihr schon sehr bewusst, dass sie sterbenskrank ist im Moment. Ja. Findest du es richtig, dass sie eine solche Verfügung ausfüllen möchte? Ich denke, das Recht sollte ich ihr zugestehen. Und ihren Wunsch sollte ich billigen und auch mittragen. Denn ich wünsche mir für mich selber keinen leidensvollen Weg, keinen qualvollen Tod, sondern ich würde das Gleiche tun. Ich wäre nur nicht in der Lage, wenn sie mich darum bitten würde, sie zu erlösen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Nun haben wir das so, nun reden wir so sehr ernst darüber. Besteht denn vielleicht doch so eine Hauchchance, dass sie vielleicht irgendwie doch wieder auf die Beine kommt und dass man diese entzündlichen Prozesse, du hast es gerade ja so ein bisschen angedeutet, dass die gestoppt werden, oder bist du eher pessimistisch? Ich bin da schwankend, weil der Arzt mir da selber auch noch nicht viel Hoffnung gemacht hat. Dafür bestehen zu wenig Erfahrungswerte über diese Krankheit, weil sie zu unbekannt ist und man weiß nicht, wie sie ausbricht, man weiß nicht, woher sie kommt. Das Einzige, was er sagte, sie trägt diese Krankheit schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten mit sich rum und die ist nie bemerkt worden. Wie bekommt man diese Krankheit, weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Weiß der Arzt auch nicht. Habt ihr, obgleich ja auch noch, weiß Gott, keine alten Leute, noch eher junge Leute, habt ihr über das Thema Tod früher schon mal geredet und euch damit auseinandergesetzt? Ja, dadurch, dass sie ja in der Ausbildung zur Altenpflegerin war, sprach sie also öfter davon, falls es mal dazu kommt, dass sie entweder die Patientenverfügung in Anspruch nehmen würde, beziehungsweise, ich habe es eher als salopp aufgefasst, sie sagte, wenn es denn soweit ist, dann gehe ich nach Holland. Naja, so einfach ist das nicht und es geht ja auch nicht einfach als das deutsche Staatsbürger. Richtig. Auf jeden Fall, du hast ja jetzt eine Patientenverfügung besorgt und nimmst es morgen mit ins Krankenhaus. Ja. Da bleibt mir eigentlich nur euch und deiner Frau vor allen Dingen von Herzen zu wünschen, dass jetzt doch ein kleines Wunder geschieht und sie doch irgendwie, wie auch immer, ein bisschen auf die Beine wiederkommt. Von ganzem Herzen, Heinz. Ich danke, ja. Von ganzem Herzen. Bestell herzliche Grüße von mir, bitte. Ja, okay, mach ich. Auf Wiederhören. Danke, wiederhören. Telefonnummer 0800 5678 111 und meine Faxnummer kostenfrei. Beides 0800 5678 110. Petra ist dran. Petra ist 26 Jahre. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Petra. Oh Gott, jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Erstmal Bezug nehmen, du hattest letzte Woche diesen super tollen Mirko am Telefon. Super netten, ja. Intelligenten Typen. Ja. Der eine intelligente Frau sucht, ne? Ganz genau. Sagen wir den Leuten, die nicht dabei waren, Mirko war der Mann, der für viele sehr unsympathisch rüberkam, weil er sagte, ich will eine schlaue Frau haben. Und er hat eine Frau abgeschleppt in Hamburg. Und im Bett, die beiden lagen schon im Bett. Ich erzähl's nochmal für die Leute, die nicht dabei waren. Und die beiden lagen im Bett. Mirko und die Schöne aus der Diskothek. Und Mirko fragte die Schöne, die schon nackt war aus der Diskothek, wer denn Ludwig Erhard war. Und das wusste sie nicht. Und es hat ihr so abgetönt, dass er aufgestanden ist und ist weggegangen. Es kam also zu keinem Sex. Auf ihn willst du Bezug nehmen? Jein. Und zwar, ich bin also eine Frau, die auf gar keinen Fall mit ihm in irgendeiner Art und Weise verglichen werden möchte. Ja. Ich möchte Bezug nehmen insofern, dass ich ihm in gewissen Punkten sogar recht gebe. Aha. Und zwar nicht, was die Intelligenz anbelangt, weil ich denke mal, ich bin eigentlich schon eine sehr intelligente Frau, die sich nämlich zum Beispiel auf ihn überhaupt nicht einlassen würde. Mhm. Sondern eigentlich, dass wenn man ein attraktiver Mensch ist, mhm, dass man dadurch aber auch sehr einsam sein kann. Das Problem habe nämlich ich. Aha, also du bist eine attraktive junge Frau? Ja, ich will nicht so arrogant klingen wie er, ja. Na gut, das kann man ja sagen. Man kann ja sagen, dass man gut aussieht. Ja, mit, ne? Sicherheit. Also beschreibst du dich kurz für mich, damit ich weiß, wie du aussiehst, damit ich mir das vorstellen kann und die Zuschauer und Zuhörer natürlich auch. Größe? 1,65. Gewicht? Bitte? Gewicht? 58. Mhm. Haarfarbe? Lange, hellblonde Haare. Lange, hellblonde Haare. Natur. Augenfarbe? Bitte? Augenfarbe? Blau. Auch noch blaue Augen? Sonnenbank gebräunt. Sonnenbank gebräunt. 36, 38. Körbchengröße? Bitte? Körbchengröße? Na, zu indiskret. Zu indiskret, na okay. Aber wir können uns schon vorstellen, dass du ein ganz hübsches Mädchen bist. Eine ganz hübsche Frau bist. So, ja, aber das heißt, du machst wiederum daraus die Erfahrung, dass das auch einen isoliert und einsam macht. Ja, sehr. Warum? Jeder könnte auch denken, Mensch, die Petra, die braucht nur mal Fingerschnippen und hat die tollsten Männer an der Angel. Ganz genau, so wird auch gedacht. Aber warum ist das nicht so? Das Problem ist, ich finde es leider, wirklich leider, die Männer, kann ich jetzt nur auf die Männer beziehen, sind zu oberflächlich. Die sehen mich und denken, so eine Frau wie die ist eh nicht alleine. Mhm. Oder so eine Frau wie die schnippt mit den Fingern und hat 10 Stück. Mhm. Oder die ist einfach nur, die sieht gut aus und da steckt nichts hinter. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es einem dann auch als Frau sehr auf den Geist geht, dass man unter Umständen in gewissen Situationen, dass man einfach zu viele blöde Leute auch an der Backe hat. Ja. Ist das so? Ja. Das Problem ist, die netten Männer, die also jetzt halt auch optisch nett sind, die gucken mich an, aber die sprechen mich nicht an. Mhm. Weil die denken, die ist eh schon vergeben oder... Genau. So. Oder die denken, du bist... Schönheit ist ja auch oftmals auch kombiniert mit... Blöd. Mit blöd. Ja. Ich wollte es ja nicht so genau sagen, aber es ist ja so, man denkt das ja so. Ne? Ich denke ja manchmal auch so. So. Ja. Und ich habe das Problem, dass viele, die mich nicht kennen und kennengelernt haben, dann sagen, hey, du bist doch total anders, als du aussiehst. Mhm. Du bist gut drauf, du hast was im Kopf, du siehst gut aus, du weißt, was du willst. Ja. Aber... Petra, dann verändere doch einfach mal deinen Typ. Geh nicht mehr auf die Sonnenbank, lass dir die Haare schneiden, zieh eine Brille auf. Dann bin ich aber doch nicht mehr ich. Ja, ich weiß ja nicht, ob man vielleicht so ein bisschen Veränderung hinkriegt und dann doch noch ich bleibe. Hab ich schon. Hast du schon? Ich habe vorher immer Löwenmähne getragen, jetzt habe ich die glatt runter. Ach so. Ja, hast du denn... Ich bin leider ein sehr auffälliger Typ. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, leider, weil ich habe festgestellt, die Frauen, die nicht so gut aussehen, das soll bitte keine Beleidigung sein. Ja. Wirklich nicht. aber die kriegen eher einen ab, meinst du? Als ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe daran kaputt, weil ich bin, trotz meinem Aussehen, ich bin total einsam. Wie oft, mir kommen gleich die Tränen, du Arme. 26 Jahre alt. Ja. Wie viele Beziehungen, gute Beziehungen hattest du denn schon? Keine. Keine? Wie viele Männer hattest du schon, wenn ich fragen darf? Die da so was ganz Intimes? Sag mal so, kennengelernt habe ich sehr viele. Ja, mit wie vielen warst du schon im Bett? Ach, was ich ja als Frage habe. Ich will es wissen. Mit wie vielen warst du schon im Bett? 20, 12? 30, 12? Nein. Wie viel? Nein. Ich bin keine Schnelle. Nein, ich frage mich. Nein. 10? Bitte? Aber du hast schon mal mit dem Mann geschlafen, oder? Ja, logisch. Ich habe eine 5-jährige Tochter. Ach so. Ja, dann muss man das einmal gemacht haben. Ja. Also die Zahl hält sich unter 20, wenn ich mal so raten darf, ja. Weil ich bin auch so eine, für mich ist das eine absolute Gefühlssache. Mhm. Und das ist vielleicht auch, wo viele denken halt, vom Optischen her, das ist eine Schnelle. Das ist eine für die schnelle Nacht. Genau. Aber im Prinzip bist du eine romantische Frau, ja, die sehr viel Wert auf Gefühl und Herz legt. Und ja, für mich ist das auch eine absolute Vertrauens- und Gefühlssache. Ja. Und ja, wie soll ich das sagen? Ich sehne mich nach der großen Liebe, nach Rückhalt, nach Geborgenheit, nach Zärtlichkeit, nach einem Mann, der weiß, was er will, der mit beiden Beinen im Leben steht, der nicht nur dumm rum erzählt, sondern wirklich zeigt, dass er ein Mann ist. Du suchst natürlich den Sechser im Lotto, ne? Den so viele Menschen suchen. Und du bist erst 26 Jahre alt. Ja, das hat doch damit gar nichts zu tun. Doch, finde ich schon. Ich glaube, dass manch einer erst sehr, sehr spät, wenn überhaupt, den richtigen Menschen findet. Also Geduld, junge Dame. Geduld. Das Problem ist halt alleine für meine Tochter. Ist schon, wo man auch nie weiß, wie ist es richtig, wie ist es verkehrt. Weil ich habe ja insofern keine Schwierigkeiten, jetzt jemanden kennenzulernen. Mhm. Nur halt immer diese oberflächlichen Menschen halt. Wie meinst du das ohne Rücksicht auf Verluste. Also du meinst mit der Tochter, dass die auch einen festen Bezugspunkt hat. Ja klar, wäre es natürlich besser. Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Und Hauptsache du hast ein gutes Verhältnis zu deinem Kind. Wie alt ist das Kind? 5. 5 Jahre alt. Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich bin im Moment Hausfrau und Mutter. Ja. Und Nail-Designerin, so Naturnägel. Ah ja. Kunstnägel. Ja. Also du kommst auch so ein bisschen aus so einem Schönheitsberuf, ne? Ja. Wo man sich dann auch ein bisschen herrichtet und so. Mensch, Peter, was mache ich denn mit dir jetzt? Das geht mir ja richtig ans Herz, dass wir dich nicht gut unter die Haube kriegen können. Mir ist es ganz einfach recht wichtig zu sagen, dass nicht alle Menschen, die vielleicht überdurchschnittlich aussehen, dumm sind, doof sind oder oberflächlich sind. Also diese Botschaft. Dass es Menschen gibt, die auch gut aussehen und Gefühle haben. Ja. Die Botschaft ist jetzt rübergekommen. Du warst das beste Beispiel dafür. Und ich hatte aber so Menschen wie diesen Mirko, der sich bei dir meldet und wirklich Menschen, die unvereint, die Gefühle haben und wirklich wissen, was sie wollen und sich nach einer Partnerschaft sehnen, wirklich sehnen, die das kaputt machen. Mhm. So Menschen wie Mirko. Gibt's natürlich, kann man jetzt gegen machen. Ich kann nur eines machen jetzt, Peter. Dir den Traumprinzen wünschen. Ich kann ihn nicht erzaubern. Wenn ich ihn zaubern könnte, würde ich es glatt vielleicht heute Nacht für dich tun. Ich bin in guter Stimmung, ich würde es für dich machen, aber ich kann es leider nicht. Ich wünsche dir alles Gute und sei noch ein bisschen tapfer und halt aus. Das gut Ding will Weile haben. Das Problem ist, Qualität kommt von Qualen. Das ist noch eine Frage, wie kann ich Vertrauen aufbauen? Ja. Kannst du mir das erklären? Also, mit Zeit, wie kann ich mit da Zeit angehen? Weil ich kann mittlerweile nicht mehr vertrauen, weil mir so viel erzählt worden ist. Und indem du dir einfach viel Zeit lässt mit den Männern. Und der Mann, der es wirklich mit dir ernst meint, der wird dir die Zeit auch geben und lassen. Ich glaube, das ist das beste Indiz, dass es jemand mit dir ernst meint. Und freu dich darüber, dass du schön aussiehst. Freu dich, dass du ein Kind hast. Freu dich, dass du gesund bist. Das ist alles toll. Ja, ich bin gesund, ich habe ein tolles Kind, aber mein Aussehen ist mittlerweile ein Handicap für mich. Ich wünsche dir trotzdem einen guten, tollen Mann. Alles Gute, liebe Petra. Ja, tschüss. Dir auch viel Erfolg für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Wie lustig, ich habe nämlich auch noch einen Fax bezogen auf den Mirko. Ja, genau, hier, Rita und Jürgen aus Essen. 53 und 56 Jahre alt, haben geschrieben, hallo Jürgen. Ich bewundere häufig deine Ruhe, die du bei solchen Leuten wie dem intelligenten, in Anführungszeichen, Mirko behalten kannst. Für uns ist dieser Mirko ein Bettnässer, der sich klonen sollte, damit er sich dann mit sich selbst bzw. seinem Ebenbild beschäftigen kann. Das wäre für solche Fachidioten die ideale Lösung. Ein hartes Urteil von meinen beiden Fans aus Essen. Aber der Mirko hat nun wirklich euch gespalten. Nee, gespalten eigentlich nicht. Die meisten fanden ihn ja nicht so dolle. Wen habe ich jetzt hier? Ja, Janine? Ja. Janine. Mhm. Guten Morgen. Hi. Na, 24, ne? Ja. Dein Thema. Ja, im Prinzip, meine Mutter hat 9 und ich bin sauer. Deine Mutter hat 9 und du bist sauer? Ja. Lebst du mit deiner Mutter zusammen in einer Wohnung, einem Haus? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Wo ist dein Vater? Der wohnt noch in der Wohnung. Der wohnt noch in der Wohnung, also mit der Mutter zusammen? Genau, ja. Sind die noch verheiratet? Ja, genau. Weiß der Vater von dem neuen Nebenbuhler? Genau, ja. Wer weiß das? Ja, seit einer Woche ungefähr. Mhm. Das heißt, die Ehe ist nicht mehr so doll in Schuss. Genau, ja. Mhm. Und was ist das für einer, der neue? Keine Ahnung, ich kenne den nicht. Also ich weiß eigentlich fast gar nichts über den. Also ich habe, es ist halt so, dass diese Beziehung wohl schon seit einem Monat besteht und meine Mutter hat das halt vor, mir heute zu sagen und mein Vater hat es mir halt auch schon am Sonntag gesagt und macht mich einfach so wütend. Aber die Mutter hat es dir heute gesagt? Nee, sie wollte es mir. Sie wollte heute, was weiß ich, mit mir essen gehen und mir das dann sagen. Und warum ist es nicht dazu gekommen? Weil mein Vater mir das am Sonntag schon gesagt hat. Achso, dann bist du gar nicht mit der Mutter erst essen gegangen? Nee. Woher hat der Vater das denn erfahren? Ja, meine Mutter hat gesagt, ich habe 9. Achso. Mhm. Und ich war halt Sonntag da zu Hause, weil ich sonntags immer nach der Arbeit da schlafe und da hat er mir es halt gesagt und sie hat es halt nicht nötig, da zu sein, um mir das zu sagen. Mhm. Was machst du denn, dass du nach der Arbeit dann zu Hause schläfst, wenn ich mal kurz anfangen darf? Ja, ich habe Nachtschicht, also ich fahre Taxi und... Ach so. Und deswegen. Ja. Machst du jetzt der Mutter den Vorwurf, dass sie dir das nicht sofort erzählt hat, oder machst du ihr den Vorwurf, dass sie jetzt da einen neuen hat? Ich mache ihr den Vorwurf, dass sie die Sache mit meinem Vater nicht beendet hat und dann was Neues angefangen hat. Das mache ich jetzt zum Vorwurf. Mhm. Und natürlich, dass ich anscheinend nicht so wichtig genug war, um dass sie mir das persönlich erzählt hat, und zwar am Sonntag. Kriselt denn zwischen deinen Eltern schon länger? Ja. Mhm. Ja. Und meine Mutter hatte halt auch schon ihr eigenes Zimmer. Als ich dann ausgezogen bin, hat sie halt dieses Zimmer genommen und hat da jetzt auch seit ein paar Tagen drin geschlafen. Und nun läuft die Sache, das kann man ihr vielleicht zugutehalten, die läuft ja noch nicht lange, ne, mit dem Neuen. Ja, das heißt ja nichts. Nee, aber sie hat es ja relativ schnell gesagt. Und die Ehe ist ja schon eigentlich kaputt, so wie du es darstellst. Sie hat ein eigenes Zimmer schon. Ist ja nicht so ganz schlimm, als wenn sie jetzt noch bis zum Schluss irgendwie die tolle Ehefrau gespielt hätte und deinen Vater betrogen hätte und ihm irgendwas vorgegaukelt hätte. Also im Prinzip geht's ja jetzt, ist es ja nur eine formale Sache, ne? Im Prinzip müssten die beiden sich ganz schnell trennen und dann jeder müsste seine Wege gehen. Oder wie siehst du's? Ich finde, sie hätte es vorher trennen müssen. Ja gut, das ist nun nicht passiert, kann man ihr vorwerfen, klar, ja. Aber wäre es denn eigentlich nicht sehr schlau, dass du jetzt, bevor du dich jetzt da in die Wut hinein denkst und sogar bei mir anrufst, du bist ja offensichtlich sehr wütend, mal deine Mutter zur Brust nimmst und... Habe ich ja heute. Ach, du hast doch mit ihr heute geredet. Ich dachte, also, aber nicht, wir haben uns nicht getroffen. Ich hatte ja ihr eine SMS geschickt, dass ich unter diesen Umständen nicht mit ihr reden möchte. Und dann haben wir doch heute telefoniert und ich habe ihr das halt alles gesagt. Und sie sieht es einfach nicht so, wie ich es sehe. Und wie argumentiert sie denn? Es ist halt passiert und da kann sie jetzt auch nichts mehr dran ändern. Und aber Janine, irgendwie ist es ja auch so, ne? Es ist nur halt passiert und es ist passiert, weil die Ehe schon lange kaputt war. Und sie hat es ja nur relativ früher gesagt. Ja, du hast recht, man hätte sagen können, die hätten sie schon längst richtig trennen können. Aber nun ist es passiert und nun sollten die beiden sich ganz schnell trennen. Und dann ist es gelaufen. Ich glaube, dass du auch einen ganz anderen Zorn irgendwie hast auf deine Mutter. Kann das sein? Hältst du mir zu deinem Vater? Ja, mittlerweile. Also ich meine... Wenn sie sowas macht, mein Vater, der kann nicht mehr schlafen und nicht mehr arbeiten gehen und so, der ist total fertig. Ich meine, zu wem soll ich halten? Jetzt kannst du eigentlich nur darauf hinwirken, dass die beiden sich so schnell wie möglich wirklich räumlich auch trennen. Meine Mutter möchte ja das Zimmer noch weiter behalten. Na gut, das finde ich nicht in Ordnung. Da solltest du auch irgendwie dich mit einsetzen, dass das nicht geht. Wenn sie einen neuen Mann hat und das Zimmer noch weiter hat, neben ihrem alten Ehemann, ist ja auch ein bisschen beknackt. Also das, was ich sagen will, ist, diese Nachkarterei jetzt, das bringt's ja nicht. Jetzt muss man überlegen, wie kann man die Situation am besten lösen. Die ist am besten zu lösen, also Ehe ist kaputt, das heißt, die müssen auseinanderziehen. Und dann entspannt sich das erstmal. Darauf musst du hinwirken, das finde ich, Janine. Hm? red mal nochmal immer mit ihr und mach ihr das klar, dass sie das dem Vater nicht zumuten kann. Ja, sie hat ja gesagt, sie möchte am Samstag mit allen reden, aber ich habe da keine Lust drauf. Doch, das musst du dann aber schon machen. Du kannst nicht nur da wütend sein, wenn sie schon das anbietet, ich will Samstag mit allen reden. Wer ist da noch bei? Ja, meine Geschwister. Ja, ist doch gut. Das ist eine gute Gelegenheit, dann auch mal Klartext zu reden von allen Seiten, sprich auch von deiner Seite. Ja, aber sie wird sich doch auch ihre Meinung nicht ändern und ich genauso wenig meine. Geh doch erstmal hin. Ja, so kann man nicht miteinander umgehen. Wenn du sagst, ich ändere meine Meinung nicht, vermute, die ändert ihre Meinung nicht. Wenn ein Gesprächsangebot da ist, dann nehmt es doch erstmal wahr. Und dann kann man hinterher immer noch schimpfen. Aber geh doch erstmal hin und versucht miteinander zu quatschen. Ohne Reden funktioniert so gar nichts. Janine, Samstag. Klare Sache, musst du hingehen. Ja, ja. Musst du hingehen? Ja, ja. Mensch. Alles Gute. Mhm. Tschüss. Na, das ist aber auch ein Name, den habe ich aber noch nie so gehört. Rangenhild, stimmt das? Nein, mein Name ist Ragenhild. Verstehe ich nicht. Ranhild? Ragenhild. Ragenhild, ja, so habe ich es gesagt. Ja. Nee, habe ich nicht gesagt. Ragenhild. Richtig. Ungewöhnlicher Name. Ein schwedischer Name. Ein schwedischer Name. Ragenhild, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ragenhild, weswegen hast du angerufen? Ich wollte nur mal auf das Thema von gestern zu sprechen kommen. Und zwar ging es da um Sterbehilfe. Ja, genau. Ich arbeite selber in einem Hospiz und der WDR war vor 5 Wochen in unserem Hospiz in Bochum. Wir erklären mal, was ein Hospiz ist. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht genau wissen, was es ist. Es ist kein Gasthof. Nein, ein Hospiz ist kein Gasthof. Ja. In ein Hospiz kommen Leute, die genau wissen, dass sie sterben werden. Mhm. Also Leute, die wissen, die sind austherapiert. Mhm. Also ein Sterbehaus, kann man sagen. Könnte man so sagen, ja. Die kommen auch mit dem Wissen dorthin, dass sie sterben werden und sind über ihre Situation und über das Gesamte aufgeklärt. Und ein Hospiz, das leider laut Krankenkassen auch nur Leute aufnehmen, die eine maximale Lebenserwartung von einem halben Jahr haben. Ach so. Aber so streng sind da. Das heißt, wenn ich in ein Hospiz einziehe, ist eigentlich klar, für mich auch klar, hier werde ich nie wieder lebend ausziehen. Ja, so könnte man sagen. Mhm. Die Leute, die zu uns kommen, wissen also ganz genau und sie gehen auch mit dem Wissen da rein, dass sie dort sterben werden. Sind das alles Menschen, die noch bei vollem Bewusstsein sind? Das sind Menschen, die bei vollem Bewusstsein sind. Die sind wir besuchen die Leute vorher in den Krankenhäusern, beziehungsweise die Krankenhäuser sprechen uns an und wir gehen dort dann hin und sprechen mit den Leuten und die Leute entscheiden sich für die Hospiz. Sind das Leute in der Mehrzahl, die keine Angehörigen haben? Nein, das sind Leute, die im Großteil auch Angehörige haben und die Angehörigen betreuen wir auch mit. Aber die möchten nicht ihren Angehörigen zur Last fallen und möchten auch nicht in einem Krankenhaus liegen und sterben. Es geht nicht darum, ihren Angehörigen nicht zur Last zu fallen, sondern es ist größtenteils darum, dass die Versorgung dort nicht gegeben sein kann oder wird. Und dass die im Rahmen, also mit ihren Angehörigen, zu uns kommen und die Angehörigen auch bei uns und mit uns betreut werden. Man kann sich das vorstellen, das ist so eine Mischung aus Krankenhaus und Alten- und Pflegeheim. Nein, das ist keine Mischung aus Alten- und Krankenpflegeheim. Erklär es dann vielleicht doch noch ein bisschen eingehender. Es gibt eine ärztliche Betreuung. Ja. Ja. Wir nennen unsere Leute, also wir nennen auch die Leute, die zu uns kommen, das sind keine Patienten, das sind für uns Gäste. Ja. Mhm. Jeder, der zu uns kommt, ist ein Gast. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du weißt, dass die Uschi Glas ist Vorsitzende der Hospizvereinigung. Mhm. Mhm. Und jetzt, wo du sagst, habe ich das schon gelesen oder gehört mal, ja. Ja, die ist Vorsitzende der Hospizvereinigung. Mhm. Und es ist leider hier in Deutschland noch viel zu wenig vertreten. Mhm. Ja, auch gar nicht so bekannt. Du siehst, wie ich so auch nachfrage. Ich weiß es auch gar nicht genau, wie es zum Beispiel in einem Hospiz aussieht. In einem Hospiz sieht es folgendermaßen aus. Also es ist überhaupt kein Krankenhausschema. Die Gäste haben Zimmer, die sie sich selber einrichten können. Die können also private Gegenstände, die können auch Haustiere mitbringen. Liegen die Leute jeweils allein in einem Zimmer oder mit? Jeweils allein in einem Zimmer. Ach so, ah ja. Dass sie sich ganz in ihrem Stil auch einrichten können. Mhm. Oder auch, wie die Angehörigen das einrichten möchten. Ja? Aber es gibt auch viele, viele Apparate, die euch zur Verfügung stehen, um... Es gibt also eigentlich alles an Apparaten. Mhm. Also wie im Krankenhaus auch dann? Nein. Das ist schon ein Unterschied. Es heißt, Hospiz heißt Sterbebegleitung und Schmerztherapie. Mhm. Und das ist das, was ich gestern Abend, wo ich mehrfach versucht habe durchzukommen, was mich bei der ersten Anruferin so ein bisschen doch irritiert hat oder auch bei einigen anderen auch irritiert hat, so dies... Wir können ja vielleicht mal sagen, dass die erste Anruferin hat von ihrem Bruder, ihrem schwerstkranken, krebskranken Bruder... Lass mich kurz erzählen, damit die Leute, die gestern nicht dabei waren, das verstehen. Eine Anruferin, die einen Bruder hatte, einen schwerst krebskranken Bruder, und die Familie und alle haben zugestimmt, dass er eine höhere Dosis von Schmerzmitteln bekommt und aufgrund dessen dann gestorben ist. Ne, so war's. Richtig. Mhm. Richtig. Sowas lehnst du ab, aufgrund dessen, was du alles erlebst und wie du auch Sterbende erlebst. Nein, das lehne ich nicht ab, aber das trifft nicht so zu, wie die erste Dame das erzählt hat. Das geht gar nicht. Also es kann nicht angehen, dass eine Ärztin nebenher steht und eine Krankenschwester ein Medikament gibt, was eigentlich höher dosiert wäre, so dass der Betreffende an diesem Medikament sterben würde. Das ist ein Unding. Das geht gar nicht. Das ist nicht Faktum. Also kenne ich auch ganz anders, bin ich ganz anders informiert. Nach meinen Informationen geht das sehr wohl. Das weiß ich von befreundeten Ärzten. Aber lass uns nicht über die Details reden. Gestern war ja nur das Thema Sterbehilfe. Wie gehst du denn? Arbeitest du ehrenamtlich in dem Hospiz oder bist du festangestellt? Ich bin festangestellt. Und zwar seitdem das Hospiz gegründet worden ist. Wie nennt man das? Als was arbeitest du? Als Pflegerin kann man das ja nicht nennen. Ich bin als Dauernachtwache eingestellt. Als was? Ich bin als Dauernachtwache. Als Dauernachtwache. Mhm. Ja. Du bist ja auch ständig konfrontiert dann, wirklich ständig mit schwerstkranken und sterbenden Menschen. Wie stehst du denn dazu, dass man vielleicht lebensverlängernde Maßnahmen unterlassen sollte oder dass man den Menschen beim Sterben helfen soll? Wie denkst du dazu? Da stehe ich so dazu. Ich bin sehr für dieses Patiententestament. Mhm. Da stehe ich total dahinter. Mhm. Und ich nehme es für mich auch in Anspruch. Mhm. Und ich nehme auch für mich in Anspruch, dass ich sage, ich möchte das auch nicht. Mhm. Und ich habe das Recht, als Mensch zu entscheiden, wie ich sterben möchte. Mhm. Und da hat jeder das Recht. Ja, du machst immer Nachtwache in dem Hospiz. Nur Nachtwache. Ist es nicht äußerst schwer, so etwas zu verkraften, nur mit sterbenden und todkranken Menschen konfrontiert zu sein? Diese Menschen, die wir als Gäste bezeichnen, geben mir so viel. Mhm. Und ich kann von diesen Menschen so viel lernen. Mhm. Ich stehe manchmal vor dem Bett eines Sterbenden, das heißt manchmal, das ist eigentlich permanent, in einem Hospiz. Ist von vornherein klar, dass die Leute zu uns kommen, um zu sterben. Genau, so haben wir es ja gerade erklärt. So, aber geht das nicht eigentlich... Es betrifft ja nicht nur Jüngere. Bitte? Also es betrifft ja nicht nur alte Leute. Auch Jüngere. Aber geht das denn nicht einher so mit einer ständigen Traurigkeit auch, wenn man das immer miterlebt? Nein. Nein. Weil es ja oftmals so ist, beziehungsweise größtenteils so ist, die Leute sind vom Kopf her total klar. Mhm. Die sind ansprechbar. Ich kann mich mit den Leuten unterhalten. Also dir gibt das sehr viel? Und mir gibt das sehr viel. Oder dass auch sehr viele sagen, kann man vielleicht sogar sagen, dass eine... Bei mir. Bitte? Oder dass auch sehr viele sagen, bleibst du bei mir? Also du würdest sagen, dass diese Eindrücke, die du da jeweils immer während deiner Arbeit bekommst, dass das auch eine Bereicherung für dein Leben ist? Eine sehr große. Ja. Ragenhild, die Frau mit dem sehr schönen Namen. Ich danke für deinen Anruf. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen über Hospiz gelernt und ein bisschen was dazu erfahren. Ich finde gut, dass es diese Bewegung gibt. Die gibt es ja noch nicht so sehr lange. Und doch, die gibt es eigentlich schon sehr lange, nur in Deutschland sind die leider noch nicht so sehr bekannt. So wollte ich es eigentlich auch ausdrücken, genau. Ich wünsche alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft für deine Arbeit. Die können wir gebrauchen, die können wir alle gebrauchen. Ja, genau. Nur man sollte dies immer noch häufiger ins Gespräch bringen. Mhm. Gerade Hospize, und davon sollte es mehrere geben in Deutschland. Ja. Noch mehr und immer mehr. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr und 30 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 36, 31 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen. Mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und genau über diese Faxnummer ist gerade ein Fax gekommen. Ihr werdet es nicht raten, von wem. Es hat Mirko gefaxt und Mirko ist ein bisschen böse auf uns alle. Er schreibt nämlich: Lieber Jürgen, so langsam nervt es mich, dass ich zum Sündenbock der Nation abgestempelt werde. Ich bin kein schlechter Kerl, auch wenn es den Eindruck, der Eindruck erweckt wurde. Also, das haben wir natürlich auch so nicht gesagt, Mirko, dass du ein schlechter Kerl bist. Wir haben uns halt nur ein bisschen gewundert über dich. PS, die junge Dame, die vorhin angerufen hat, hätte ich gerne kennengelernt. Ja, das glaube ich. Wir können ja mal fragen, ob die junge Dame dich kennenlernen will und dann stellen wir gerne den Kontakt her. Sie klang ja nur wirklich sehr interessant und auch sehr nett. Morgen! Aufgepasst, morgen haben wir ein ganz festes Thema. Und das Thema morgen heißt: In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Ich will mit Menschen sprechen, die das eigentlich so von sich aus sagen können. In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Entweder seid ihr sexmäßig total drauf und habt nichts anderes im Kopf als Sex, oder ihr betreibt Sex vielleicht beruflich. Da kann man auch sagen, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Wie auch immer, also der Interpretation ist keine Grenze gesetzt. Das ist das Thema morgen. In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Werner, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Grüß dich. Hallo Werner, dein Thema. Also folgendermaßen. Ich hatte angerufen gehabt, wegen dem Boxkampf heute. Stefan Raab gegen Regina Halmich oder auch umgekehrt. Ja, ich werde dabei sein. Ja, das ich sitze im Publikum. Schon, also ich sitze. Das hast du ja schon kundgegeben. Genau, ja. Und wir sind total der Meinung, wir wollen, dass die Regina gewinnt. Ich glaube, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, Werner. Doch, wir müssen uns, wir machen uns auch keine Sorgen. Wer ist denn übrigens, wer ist denn wir? Wir sind eine Tippgemeinschaft geworden. Aha. Und haben wir auch wirklich einen satten Jackpot, möchte ich bald sagen. Wie viel ist drin? Circa 8.000 Mark sind das schon drin. 8.000 Mark. Wie viele Leute seid ihr denn? Wir sind also bis jetzt so um die 40, 50 Leute. Und der Tipp wird morgen Mittag um 12 Uhr abgeschlossen. Ja. Weil dann ist die Mieterschicht ist zu Ende. Ja. Ich weiß nicht, wie der Gewinn aufgeteilt wird, das weiß ich noch. Ich bin ja auch nicht der Buchmacher, aber aufgrund, wir sind eigentlich tierisch, ich war sauer, aber von Stefan Raab, der ist ziemlich voreingenommen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob du eine Bruderschaft zu Face Moderator zu Moderator fanden, aber eigentlich von dir super cool, dein Angebot mit den 25 Liegestützen letztens. Ja. Er hat ja noch nicht mal zwei gemacht. Nein, nicht mal eine richtig. Noch nicht mal ein. Nein. Wo du schon den dritten machtest, der wäre ja schon aufgeschrieben und sagte, den Scheiß mache ich nicht. Genau mit. So war's. Genau so war's. Also wir fanden deine, super, du hast ja angeboten, fünf, er soll wenigstens fünf machen. Da kam er ja gar nicht zu. Also nein, aber ganz im Ernst. Ich habe mit dem Stefan hinterher auch noch darüber gesprochen. Also A, glaube ich, dass es kein Fake ist morgen. Also wir... Glaube ich nicht. Also wir haben sehr viel drüber diskutiert, ob es ein PR-Gag ist. Ich glaube nicht. Also eine Regina Heinrich jetzt also zwischendurch in den Medien mitbekommt, sie sagt ja nur, wenn er unfair wird, ich kann es auch. Und wir hoffen, dass er wirklich, er hat ja vorgestern Abend oder gestern Abend noch diesen Boxer da gehabt, diesen 25-jährigen Typen. Und er sagte nur, Stefan, schützt deine Leber, einen Leberhaken, und da kannst du nichts gegen machen. Also nein, das ist natürlich eine große PR-Geschichte. Aber ich glaube, und die ganze Redaktion um Stefan Raab, alle beteuern, ich glaube es mittlerweile auch, dass es ernst gemeint ist und dass es unter ernsten Bedingungen durchgeführt wird. Und ich habe mit Stefan Raab nach der Sendung, als ich bei ihm war, vorige Woche nochmal geredet, ich konnte ihm nicht begreiflich machen, dass das eigentlich eine sehr heikle Sache ist, in die er sich da hineinbegibt. Ja, er hat mit einer Weltmeisterin es zu tun und er ist überhaupt nicht trainiert. Ja. Selbst wenn er gut trainiert wäre, ich bilde mir ein, relativ gut trainiert zu sein, ich würde mich das überhaupt nicht trauen, weil die Frau von der Technik und von der Schnelligkeit einem haushoch überlegen ist und man damit nichts am Hut hat. In der Meinung schließen wir, sag ich mal, also wir sind wirklich der Meinung, also wir schließen uns deiner Meinung an und sagen, lass einfach, sie hat einfach die Technik, die er wirklich, wirklich nicht hat. Und ich kann auch nicht sagen, ich würde ihm sie gönnen. Er zieht es auch irgendwo ins Lächerliche hinein, aber irgendwo, man steht richtig in der Luft, man weiß gar nicht, Mensch, ist das jetzt Gag oder nicht, ne? Ja. Aber Ich halte natürlich auch zu dem Stefan, aber ich aus freundschaftlicher Solidarität, doch irgendwo in Anführungsstrichen doch eine Bruderschaft. Ich mag ihn ganz gerne, darum geht's. Ich mag ihn auch, aber er macht die. Aber ich glaube, Regina Heinrich, sie ist auch eine sehr sympathische. Ja, mit der habe ich mich noch nicht sehr beschäftigt. Aber ich glaube eben nicht, dass er gewinnt. Also wir sind morgen alle ganz gespannt und wir drücken ihm die Daumen, dass es nicht zu blutig für ihn ausgeht. Ne? So ein Leberschlag oder schlagvolle Kanne an Kopf ist dann nicht das Schönste. Wir wollen ihn ja noch ein paar Wochen und Monate und Jahre im Fernsehen sehen. Ne? Okay, Domian, das war eigentlich schon gewesen. Ich freue mich, dass ich endlich durchgekommen bin. Ja. Und freue mich echt tierisch heute Abend auf 22.15 Uhr. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir am Montag den Stefan wiedersehen werden. Naja, wollen wir mal gucken. Wir drücken ihm die Daumen, dass es glimpflich abgeht. Sagen wir es mal so. Alles klar. Ne? Ansonsten noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Gruß an den Telles. Ja, tschüss. Bis dann, tschüss. Was hat er gesagt? Gruß an Telles? Telles? Habe ich nicht verstanden. Sven, 22 Jahre. Guten Morgen. Bitte? Wenn ich jetzt mit Sven verbunden bin. Ja, genau. Hallo Sven. Hi Domian. Mein Thema. Kurz vorab, wie ist denn dein Tipp da mit dem Boxkampf morgen? Oh Gott, tut mir echt leid, aber da kann ich dir keinen Tipp geben. Achso, da bist du gar nicht in dem Thema. Nee, absolut nicht, nee. Okay, ich dachte 22 Jahre, guckst du auf TV total. Nein, ja, aber ich denke mal, Stefan Raab hat gute Chancen, fände ich doch. Ehrlich? Ja, doch, glaube ich schon. Er tut zwar immer ein bisschen witzig und so, könnte auch gut sein, dass er am Anfang probiert, ein bisschen witzig zu scheinen. Du hast ihn noch nicht gesehen und du hast ihn noch nicht angefasst, dann würdest du anders denken. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jetzt zu dir, zu deinem Thema. Ja, mein Thema. Ich habe vor gut, ja, knapp 2 Jahren, würde ich sagen, oder über 2 Jahren eine Frau kennengelernt. Mhm. Und nachdem ich halt 4 Monate sie gekannt habe und wir zusammen waren, haben wir geheiratet. Schon? Schon, ja. Mit 18? Ja, mit 18,5 so ungefähr, ja. Und auf jeden Fall ist diese Beziehung jetzt vor ungefähr 6 Wochen beendet gewesen. Mhm. Und aber auch nur deswegen, weil ich rausgefunden habe, dass sie mir schon vor der Hochzeit in unserer normalen Beziehung fremdgegangen ist. Oh, das tut weh, ne? Ja, das war... Vor der Hochzeit und die gesamte Ehe... Die ganze Ehe. Ist sie dir fremdgegangen? Mit immer demselben Mann? War das so ein... Ja, teilweise. Da war ein Bekannter, der wohl, sag ich mal, öfters zugegen war und ab und zu halt noch ein paar andere Leute, auch Freunde und Bekannte. Wie hast du das rausgekriegt? Durch Gerüchte. Das waren erst Gerüchte, die im Umlauf waren und dann wurde es mir zu bunt, habe sie darauf angesprochen, habe gesagt, hör mal, was ist da dran? Und dann hat sie es gestanden? Dann hat sie mir zumindest eine Sache vorgeworfen, so als kleinen Happen, sag ich mal. Mhm. Und die Gerüchte hörten aber nicht auf und wurden teilweise immer intensiver. Und da habe ich dann gesagt, hör mal, da ist noch mehr hinter. Warum erzählst du mir nicht alles? Mhm. Ja, und daraufhin ist dann alles rausgekommen. Wie oft ist das denn passiert, so wöchentlich, monatlich? Mit dem Fremdgehen? Ja. Also nach ihrer eigenen Aussage, 2-mal monatlich. Da tun wir noch 2 drauf, ne? Ja, ich denke mal schon, ja. Krass, leider. Krass. Du hast die Frau sehr geliebt, offensichtlich, wenn du so schnell sie geheiratet hast. Ja, immer noch. Immer noch? Immer noch. Ja, immer noch. Trotz so einer Verletzung? Ich habe ihr nach dem Bissen, den sie mir vorgeworfen hat, habe ich auch gesagt, ist kein Thema, das kann ich verzeihen, weil es ein Bekannter war, den ich kannte, das war ihr Ex. Und da habe ich gesagt, okay, das kann man verzeihen, das war vielleicht nur so ein Ausrutscher, aber... Ja, der Ausrutscher dauert dann aber 2 Jahre, ne? Ja. Oder noch länger. Ja. Wohnt ihr jetzt noch zusammen im Moment? Nee, ich habe seit 4 Wochen eine eigene Wohnung, ja. Bin in die alte Wohnung von meinem Bruder eingezogen. Mhm. Und naja, ich habe von der Frau so gut wie keinen Kontakt mehr, das ist null. Mhm. Ihr habt keine Kinder? Nein. Gott sei Dank, ne? Ja, zum Glück. Ich glaube, das wäre auch einiges dann schlimmer. Also das finde ich wirklich besonders schlimm. Wenn das vielleicht 1-2 Mal mal in so eine Beziehung... Eigentlich nichts gesagt. Ja, kann ja mal passieren, Schwamm drüber und vergessen das. Genau. Zum Akten. Aber wenn das permanent gelaufen ist und sogar mit in die Ehe hineingenommen wurde, ne, da finde ich das ganz schlimm. Ganz ja, vor allen Dingen, sie hat ihrer eigenen Aussage nach gesagt, sie sei beziehungsunfähig. Aber hat dich geheiratet. Ja, genau. Sie hat gesagt, sie könnte eine Beziehung maximal 4 Monate aushalten. Und danach wäre Hängen im Schacht. Und hast du denn nie irgendetwas mal gemerkt? War dir nicht mal was komisch? Nee, am Anfang, sag ich mal, war die Familie nicht so darauf bedacht, irgendwas zu hören oder zu wissen. Ich sag mal, diese berühmten 3 Affen. Und aber irgendwie, sag ich mal, die Gerüchte waren dann zu stark und dann haben Nee, ich meine gar nicht so die Gerüchte, sondern dass du selbst irgendwas an ihr bemerkt hast. Da stimmt was nicht. Nee, eben nicht. Eben gar nicht. Hat sie denn mit dir oder war euer Sex in Ordnung? Oder auch nicht so das Gelbe vom Ei? Ja, mir wird immer vorgeworfen, dass ich Computerfreak-mäßig bin und dass ich weniger beziehungsmäßig so auf dem Höchsten bin, aber... Also mehr Computer als Frau? Ja, so ungefähr. Aber ich denke mal, es ist für eine Beziehung, für eine Ehe, sage ich mal, kein Grund zu sagen, okay, ich gehe jetzt dauernd fremd. Nein, natürlich nicht. Das ist, natürlich kann sie ihr Unwohlsein formulieren, aber... ja, natürlich. So nun auch. Aber ihr habt miteinander geschlafen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sex gab es bei uns, der war auch immer, sage ich mal, ausgewogen und auch ziemlich interessant, sage ich mal. Jetzt steht die Scheidung an. Ja, ich sag mal, ist noch ein bisschen zu frisch, als dass ich direkt mit der Scheidung anfangen würde. Wird aber wahrscheinlich durchgezogen, ja. Könntest du dir vorstellen, zu der Frau irgendwie nochmal irgendwie lose Kontakt zu haben, oder? Ja, wie man immer so schön sagt, auf jeden Fall freundschaftlich, ne? Ja, da halte ich ja eh nichts von diesem ganzen Gequatsche mit der Freundschaft. Ja, gut, klar, aber... Weil, sie hat ja elementar dein Vertrauen missbraucht. Da ist ja die Frage, würde sie... dein Vertrauen als Freund vielleicht in irgendeiner anderen Weise nicht auch ganz fundamental missbrauchen. Könnte ja sein, ja, wenn man einmal sowas erlebt hat. Ja, obwohl gut, als Freund sage ich mal dann eher nicht vielleicht als flüchtige Bekannte oder als ja, als Kumpel oder so, aber nicht als Freund in dem Sinne, ja. Hast du Hass auf sie? Das ist ziemlich schwierig zu sagen. Bist du hin und her gerissen zwischen Hass und noch Liebe? Ich denke mal eher so, ja, weil das ist einfach zu... Ich weiß es nicht, es ist viel zu unreal, sag ich mal, dieses Benehmen von ihr, dieser Gang der Taten an sich. Ich meine, solche Sachen habe ich bis jetzt noch nie irgendwo gehört. Also du wirst wahrscheinlich jetzt demnächst eine Portion skeptischer sein, ne, im Umgang mit Frauen. Auf alle Fälle. Aber sei nicht zu skeptisch, weil dann machst du dir wieder Sachen kaputt und vielleicht auch irgendwelche Entwicklungen und Wege. Ist wirklich eine miese Erfahrung, aber gibt's alles eben. Aber du bist ja 22 Jahre alt. Die wirklich tolle Frau kommt erst noch, Sven. Ja, das habe ich ja auch gedacht. Also das war zumindest auf jeden Fall für mich die allererste Frau, auch in sexueller Hinsicht. Und heirate bitte nicht immer sofort, wenn du verliebt bist. Ne? Lass dir mal Zeit. Du kannst auch noch 2 Jahre noch heiraten. Ja, wie man so schön sagt. Ich bin ja noch jung und viele Mütter haben schöne Töchter. So ist es. So will ich dich. Alles Gute, Sven. Ja, dir auch. Ne? Für deine Sendung viel Glück noch. Dankeschön. Ne? Ciao. Ciao. Florian, juhu, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo. Florian. Was, ich bin dran gekommen? Ja, du bist dran. Ja, ich habe das schon so oft versucht. Live auf Sendung jetzt. Ja, ich kann nicht Radio hören, ich kann auch nicht sehen, aber ich habe so angerufen. Ja, und was geht's denn? Ich möchte gerne entdeckt werden. Du möchtest entdeckt werden? Im Comedy-Bereich. Weil du ein sehr talentierter junger Mann bist. Ja, ein sehr intellektueller und talentierter Mann. Intellektuell und talentiert auch noch. Das ist ja bombig. Was gibt's denn, wo gibt's sowas heutzutage noch? Ja, kann ich den Grimme-Preis bekommen, nicht? Mann. Bist du Schüler noch? Nein, ich bin in der Lehre. Oder ich bin jetzt nicht mehr in der Lehre, aber es tut nicht zur Sache. Doch, das will ich alles wissen. Was für eine Lehre hast du gemacht? Ich hatte eine Lehre als Koch gemacht. Ja, das ist auch schon schön. Ich möchte jetzt aber was anderes machen, da bin ich weggegangen. Hast du denn mindestens die Lehre abgeschlossen? Nee, leider nicht. Und was aber die Gründe. Ja, was willst du jetzt? Willst du jetzt noch eine andere Lehre machen oder willst du gleich in das große Showgeschäft einsteigen? Ja, eigentlich möchte ich eine andere Lehre machen. Vielleicht möchte ich auch so eine Schule in Hamburg so mit Gesangsausbildung und so. Ah ja, also du willst Menschen unterhalten. Du willst Entertainer werden oder bist vielleicht schon Entertainer? Ja, so halb, ne? so im Schulbus habe ich es früher gemacht und in so einer Kneipe, ne? Dann entertaine uns doch mal ein bisschen im Moment. Ja, okay, also soll ich jetzt direkt loslegen? Also ich möchte nämlich im musikalischen Bereich. Ja, wenn du kannst, bitte. Ich lasse mich immer gerne unterhalten. Ich lege mich jetzt, ich lehne mich zurück und höre zu. Ja, was willst du machen? Willst du singen? Ja, ich möchte mal ein ganz spontanes Lied auf meiner Ukulele spielen. Auf Ukulele, ja, ein spontanes Lied. Ja, wie heißt das Lied? Weiß ich noch nicht, das denke ich mir gerade aus. Achso, na gut, also ein Improvisations... Also wir hören jetzt den Improvisationskünstler Florian, der jetzt ein spontanes Lied einfach hier mal so los singt. Okay, ich, wenn ich zu lange bin, dann musst du schreien, weil ich dich ja schlecht höre, jetzt weiß ich das Handy weg. Ich werde schon schreien oder dich einfach wegdrücken. Ja, okay, danke schön. Gut, Ich war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit ein kleiner Hund, der trug ein Damenkleid. Er hatte ein Geschwür am Kopf, das sah nicht ziemlich schick aus. Nee, ist nix, ne? Er wohnte. Ich glaube, er hört uns nicht. Ich klicke ihn einfach mal raus. Ich finde es nicht lustig und nicht amüsant. Ah, da muss man mal viel lernen. Ne? Wir sind ja gnadenlos. Wir haben das ja schon gleich nach ein paar Sekunden gemerkt, dass. Ist nicht der Bringer und wir wollen uns ja nicht langweilen hier, also schwuppdiwupp zum nächsten. Und wen begrüße ich jetzt? Frage an meine Regie. Nina, das ist ein schöner Name. Nina, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nina, wie fandst du denn gerade den Vortrag? Ich fand den lustig. Findest du lustig? Oh, und ich habe ihn rausgedrückt. Ehrlich, ich fand ihn überhaupt nicht lustig. Na, ich fand den witzig, aber der hatte was. Ah, dann entschuldige ich mich aber jetzt bei euch allen, die das gut fanden. Ich habe einen komischen Humor. Bestimmt fand es keiner komisch, nur ich. Mann, und so liegt man vielleicht auch falsch. Um was geht's, Nina? Und zwar, ich habe einen Brieffreund. Ja. Seit 4 Jahren. Wie romantisch. Heute gibt es noch Brieffreunde. Junge Menschen schreiben sich Briefe und nicht immer diese blöden E-Mails oder SMS. Ich schreibe immer ganz, ganz dolle an. Aber, na gut, die Männer sind halt nicht so schreibbegabt. Also, wo wohnt der Brieffreund? Der wohnt in Hagen. Und wo wohnst du? Ich wohne in Mannheim. Das ist quer durch Deutschland. Seit 4 Jahren schon. Der wird ja 16 Jahre. Du 16 Jahre alt. Mhm, wie alt ist er so alt wie du jetzt? Ja, so alt wie ich. Ja, genau. Wie ist diese Brieffreundschaft zustande gekommen? Ich war auf Abschlussfahrt gewesen. Mhm. In Mannschulheim. Mhm. Und, Entschuldigung, ich bin krank. Du Arme. Erkältung? Ja. Gute Lösung. Ich war in Mannschulheim gewesen und... ich habe ihn gesehen und dachte, boah, das ist mein zukünftiger Brieffreund, hast du da gedacht, ne? Wow, der ist... Super verstanden, ich war eigentlich nie bei meiner Klasse, ich war nur bei ihm gewesen. Achso, ihr habt dann schon viel miteinander geredet. Ja, und wir haben erzählt und wirklich über Gott und die Welt und er hat Gitarre gespielt und er kann ja auch singen, also er kann besser singen als der vorhin. Aha, aber also du bist ja schon einiges gewohnt. Er ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll und wir schreiben uns auch, also er ist so richtig die Sorte von Mann. Immer wenn ich dann einen Brief aufgemacht habe, habe ich mich erstmal weggeschmissen vor Lachen, weil er einfach so einen super trockenen Humor hat. Nina, ihr habt euch damals im Landschulheim kennengelernt. Genau. Wie viele Tage oder wie wart ihr da zusammen? Eine Woche, aber ihr wart in dieser Woche nicht zusammen, richtig? So, nur, nee, ihr habt euch da befreundet. So, nee, nur befreundet. Das war jetzt vor 4 Jahren. Ihr schreibt euch seit 4 Jahren Briefe. Ja. Habt ihr euch denn in diesen 4 Jahren auch mal besucht? Nee. Ach, das ist es ja eben. Aber warum nicht? So weit ist es eben auch nicht auseinander. Es ist jetzt so, dass ich sogar schon, ich habe mal geträumt, dass er heulend bei mir vor der Tür stand. Das habe ich ihm dann natürlich gleich geschrieben. Ja. Und rausgestellt hat sich, dass er dazu durch sein Abi gerasselt ist zu der Zeit. Das ist doch ein Wink des Schicksals. Dass ich grundsätzlich von ihm träume, wenn irgendwas passiert. Nina, wenn man 4 Jahre so schön mit jemandem schreibt, und Schreiben ist ja nur wirklich was eher ein bisschen altmodisches und aber sehr schönes eben. Wenn man nun mal keinen Computer hat. Ja, nee, ich finde das ja auch wirklich ganz toll. Also wir sollten alle viel mehr schreiben, als diese kurzen Nachrichten da versenden. Nein, aber verliebt man sich denn da nicht so allmählich in die andere Person? Ehrlich jetzt, komm ganz ehrlich. Es ist schwierig zu definieren. Also Liebe ist sowieso immer schwierig zu definieren. Ja. Es ist... Dein ist Herz? Schon eine große Empfindung da, aber ich sag mal, zu Liebe muss man doch schon irgendwie sich öfter sehen als alle 4 Jahre, sag ich mal. Ja, aber wie kommt das denn wirklich, dass ihr euch dann nicht mal besucht habt? Ja, das liegt nicht an mir. Ich habe schon so oft geschrieben, ja du, ich komme nicht mal besuchen, ja. Ich würde ja auch das Geld zusammensparen und hochfahren, wenn es nur für einen Tag ist. Schreibt ihr euch denn in den Briefen auch intime Sachen? Ja, kommt drauf an, definiere intim. Ja, du bist aber eine ganz, ganz Intellektuelle. Definiere Liebe, definiere intim. Naja, ich meine, schreibt ihr euch sehr persönliche Sachen? Ja, doch. Natürlich, also immer wenn mit meinen Liebeleien irgendwas ist, da schreibe ich ihm alles. Ah, du hast also Jungs und Männer Sachen am Laufen. Ja, ja. Und das also denn? Von daher kann ich also dieser schönen Frau von vorhin, das kann ich total nachempfinden, mir geht's nicht anders. Hat er denn auch Mädels? Ja, hat er auch mir schon geschrieben. Und schreibt ihr euch auch sexuelle Sachen? Nee, das nicht. Das nicht? Nee, das nicht. Schade eigentlich, ne? So ein ich glaube, er ist so ein bisschen schüchtern. Ich glaube, das wird ihm dann zu sehr zu schaffen machen. Vielleicht so ein bisschen heiß machen über... Es gibt ja Telefonsex, ihr solltet dann Briefsex... Brieferotik. Brieferotik ist es nicht schlecht. Aber jetzt sag mir mal deinen Tipp, wie kriege ich ihn denn dazu? Also er hat mich ja ein einziges Mal angerufen in diesen 4 Jahren. So, das war nämlich meine andere Frage. Wenn ihr euch schon nicht besucht, redet ihr am Telefon miteinander? Nein, also einmal nur. Ein einziges Mal. Und da habe ich ihn gleich gekrallt und gesagt, du, wann sehen wir uns mal? Und er will das nie. Und er hat mir dann gesagt, ah ja, am besten treffen wir uns irgendwie. Ah ja, nächsten Dienstag bin ich in Frankfurt und ich rufe dich nochmal an, wenn ich weiß wann. Und er hat nicht angerufen. Was mache ich mit dem Mann? Du möchtest gern ihn ein bisschen näher kennenlernen noch. Du möchtest ihn treffen. Ich möchte ihn gerne mal wiedersehen. Ich meine, also zwischen der Zeit von 16 bis 20 verändert man sich ja schon. Absolut. Ich weiß überhaupt enorm nicht, sogar. Enorm. Achso, ihr habt euch auch keine Bilder geschickt gegenseitig. Ich habe nur, also die Bilder, die habe ich hier an meiner Tür kleben vom Landschulheim. Es fing alles damals im Landschulheim an. Ja, und ich hänge doch so an ihm. Ich mag ihn doch. Hör mal, Nina, da macht er einfach Nägel mit Köpfen. Sag, junger Freund, wie heißt du mit Vornamen? Sebastian. Nächstes Wochenende bin ich, Nina, nicht ich, bin ich in Hagen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber was ist, wenn er dann sagt, was machst du hier und will mich gar nicht sehen? Ich bin doch so unsicher. Nein, dann sagst du, ich komme nach Hagen dich besuchen. Und wenn er dann schreibt, wenn er schreibt, da geht's nicht an dem Wochenende, dann sagst du am nächsten Wochenende. Ich möchte dich jetzt treffen, ich möchte mich mit dir unterhalten. Das muss doch möglich sein, wenn man 4 Jahre so nah miteinander verkehrt hat. Vielleicht musst du einfach ein bisschen aktiver sein. Er scheint ja eher schüchtern zu sein, ne? Ja, er ist ja so der Kneifer. Ja, und dann musst du vielleicht die Zügel jetzt ein bisschen in die Hand nehmen. Vielleicht hat er ja vor irgendetwas scheu, ich weiß ja nicht, vor was. Ja, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wovor er Angst hat. Könntest du dir vorstellen, dass er vielleicht ganz, dass er letztendlich in dich verknallt ist und Angst hat, es dir zu sagen? Oder vielleicht ist er schwul und traut sich dir das nicht zu sagen? Ich spinne jetzt so rum einfach. Nee, also wir hatten das Thema ja schon angeschnitten im Landschulheim. Wir waren ja da nicht zusammen gewesen, aber wir hatten das Thema schon angeschnitten. Also schwul ist er nicht. Es sei denn, er ist es jetzt geworden in den 4 Jahren. Ich meine, kann alles passieren. Hat ne? sich ja in der Hinsicht auch etwas verändert. Also. Ja. Nee, also du musst jetzt da Nägel mit Köpfen machen, Nina. Sonst wird das ja die nächsten 40 Jahre nichts. Ihr könnt euch ja nicht bis zu deinem 60. Lebensjahr immer Briefe schreiben. Obwohl, ja, hätte ja auch schon wieder was. Ne? Genau, so habe ich mir das unsere vorgestellt. Ich bin dann 70 und schreibe ihm immer noch. Und ja, wann sehen wir uns denn endlich? Nächste Woche leibe ich noch. Nee, aber du meinst, ich soll ihm schreiben, dass ich an dem und dem Tag komme? So ist es. Und wenn da nichts zurückkommt, dann stehe ich dann da auf der Matte. So ist es. Du hast hier die Adresse, das ist ja gar kein Problem. Wohnt er denn noch bei seinen Eltern oder hat er eine eigene Wohnung? Nee, er wohnt bei seinen Eltern. Mhm. Gut, du hast die Adresse, dann stehst du einfach vor der Tür. Hast du ein Auto? Ja, aber mehr oder weniger. Also mein Auto fährt ungefähr 3 Kilometer, bevor es stehen bleibt. Gut, also irgendwie wirst du von Mannheim war das, ne? Ja. Von Mannheim nach Hagen wirst du schon irgendwie kommen. Das ist ja jetzt nicht so eine Welt. Ich würde auch laufen, wenn es sein muss. Ich bin echt fest entschlossen. Was wird Sebastian dann sagen? Wenn ich Fiat Panda bis nach Hagen schiebe. Nein, das ist doch ein Wort. Guckt Sebastian oder hört Sebastian diese Sendung eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Also er ist Stevie. Weiß nicht, ob die da zu der Zeit jetzt was zu tun. Das wäre natürlich sehr lustig, wenn er jetzt zugehört hätte. Er würde mich gleich anrufen, dass er sauber wahrscheinlich. Nina, du bist die Frau, die seit 4 Jahren eine Brieffreundschaft hat mit Sebastian. Und ich habe dir jetzt gesagt, krall dir den Sebastian und besuch ihn. Oder krall dir die Idee und besuch ihn. Ja. Und du wirst mich nochmal anrufen, wenn du ihn gesehen hast. Ja, wenn ich durchkomme. Ne? Aber nicht gleich am ersten Tag oder zweiten Tag heiraten, ne? Wie das gerade so gehört. Nee, da bin ich eh nicht für. Da bin ich eh nicht für. Ja, das finde ich auch ganz okay. Vor allen Dingen nicht mit 20. Nina, alles Gute, toi, toi, toi. Und du meldest dich nochmal bei uns, okay? Ja, ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten. Morgen heißt unser Thema: In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Ich möchte mit euch reden, die ihr sagt, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Wenn ihr besonders drauf seid in Sachen Sex, wenn ihr vielleicht Sex als Beruf habt, wie auch immer. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da, Radio 1 live, wieder erfahren sind. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage ciao und bye bye, bis morgen.